Ja. Wahrscheinlich ist es 10. Ich weiß es nicht. Draußen ist es schon finstere Nacht. Ich sitze auf dem Fenstersims und gucke hinaus. Neben mir sitzt Janosch, er raucht. Kannst du mir mal was sagen, Janosch, frage ich. Ich kann dir vieles sagen, antwortet er. Nicht vieles, erwidere ich. Nur das eine. Wie fühlt es sich an, nicht behindert zu sein, nicht schwach, nicht leer? Wie fühlt es sich an, mit der linken Hand über einen Tisch zu streichen? Fühlt man das Leben? Janosch überlegt. Er streicht mit der linken Hand über den Sims. Ja, ja, man fühlt das Leben. Er schluckt. Dann zieht er an der Zigarette. Ein roter Punkt glimmt in seinem Gesicht. Und wie fühlt es sich an? Es fühlt sich eben nach Leben an, sagt er. Im Grunde nicht anders, als wenn man mit der rechten Hand darüber streicht. Aber es ist doch toll, oder nicht, möchte ich wissen. Ich habe nie darüber nachgedacht, entgegnet Janosch. Aber genau das ist es eben. Leben heißt so viel wie nie darüber nachdenken. Nie darüber nachdenken, wiederhole ich empört. Glaubst du wirklich, niemand denkt darüber nach, was wir gerade machen? Hier unten bestimmt nicht, erklärt Janosch. Wenn schon, dann oben. Und wer weiß, vielleicht hat unser guter Freund Kugli mit seinem bärtigen Mann im Himmel am Ende doch noch recht. Würdest du das später für ihn wiederholen, frage ich. Natürlich nicht, antwortet Janosch. Wir schweigen. Draußen beginnt es wieder zu schneien. Ich will nicht behindert sein, flüstere ich. Nicht so. Wie dann? Janosch schaut mich fragend an. Ich möchte wissen, was ich bin, antworte ich. Alle wissen es. Ein Blinder kann sagen, er ist blind. Ein Tauber kann sagen, er ist taub. Und ein Krüppel kann verdammt nochmal sagen, er ist ein Krüppel. Ich kann das nicht. Ich kann nur sagen, ich bin halbseitengelähmt. Oder ich bin ein Halbseitenspastiker. Wie hört sich das denn an? Die meisten Menschen halten mich ohnehin für einen Krüppel. Und die wenigen anderen halten mich für einen ganz normalen Menschen. Und ich kann dir sagen, das bringt manchmal noch viel mehr Probleme mit sich. Scheiß dir nicht in die Hosen, erwidert Janosch. In meinen Augen bist du weder behindert noch normal. In meinen Augen bist du crazy. Janosch lacht. Ja, genau das ist es. Du bist nicht behindert, sondern crazy. Crazy, frage ich. Crazy, antwortet er. Nun lachen wir gemeinsam. Es tut gut. Wir lachen lange. Zu welchem Mädchen möchtest du eigentlich gehen, frage ich, als wir uns wieder beruhigt haben. Doch sicher zu Malin, oder? Natürlich zu Malin, antwortet er. Meinst du zu Florian? Sicher nicht. Malin liegt in einem Dreierzimmer. Die anderen zwei Weiber könnt ihr haben. Janos Blick wird melancholisch. Ich sehe die Liebe in seinen Augen. Jetzt werde ich es ihm wohl sagen müssen. Jetzt ist die Zeit. Hoffentlich wird er gut darauf reagieren. Ich beginne. Dabei hebe ich meine Stimme. Ich muss dir leider etwas gestehen, fange ich an. Was denn, fragt er. Ich glaube, ich stehe auch auf Malin. Ungeniert fange ich plötzlich wieder an zu lachen. Bringst du mich nun um, frage ich. Da kichert Janosch ebenfalls, fast noch lauter als vorhin. Quatsch. Quatsch, wiederhole ich freudig. Ist dir das egal? Nein, natürlich ist mir das nicht egal. Aber du solltest wissen, dass in diesem Schloss mindestens 150 Typen auf Marleen stehen. Da kommt es auf einen mehr oder weniger nicht an. Außerdem bist du nur ein Früchtchen. Wenn auch ein crazy Früchtchen. Nun kommt er aus dem Lachen nicht mehr heraus, er hält sich den Bauch. Immer häufiger gluckst er, worauf ich ihn höhnisch nachahme. Seine Augen rollen. Erst, als er an den Fenstersims tritt, beruhigt er sich wieder. Dann holt er zwei Dosen Warsteiner Bier aus seinem Schrank. Die eine trinkt er in einem Zug leer, die andere stellt er mir hin. Und, wie sehe ich aus, möchte er wissen? Gut, antworte ich. Da steht er also vor mir, mein Zimmerkamerad. Janosch Schwarze, 16 Jahre alt, 9. Klasse Gymnasium. Manche sagen, er sei gut in Mathematik. Vielleicht sollte ich bei ihm Nachhilfe nehmen, doch das ist jetzt nicht das Thema. Außerdem sind wir die falsche Konstellation, das sagt Herr Landorf. Wahrscheinlich machen wir es trotzdem, so sind wir halt. Wie sagte Janosch noch gleich? Genau, Leben heißt so viel wie nie darüber nachdenken. Also tun wir es auch nicht. Ich mach da einfach weiter. Sag was. Was soll ich denn sagen? Sag irgendetwas. Janosch liegt im Bett und hat sich die Decke über den Kopf gezogen. Immer wieder lugen seine blauen Augen daraus hervor. Ich sitze am Rand des Bettes, so dass er seine Füße ausstrecken kann, wie er es gerne hat. Wir müssen noch warten, 20 Minuten vielleicht, dann werden sie kommen. Ich bin ein wenig aufgeregt, ich fürchte mich vor den dunklen Gängen und den Schritten auf dem Holzbelag. Immerhin müssen wir weit laufen. Wenn Janosch mich nicht verarscht hat, gilt es sogar, die Feuerleiter zu überwinden, um in den einen Stock höher gelegenen Mädchengang zu gelangen. Alle Türen sind nämlich um diese Zeit versperrt. Das heißt, wir müssen durchs Fenster. Eine Routinearbeit für einen Krüppel wie mich. Janosch hat das Fenster am Abend extra geöffnet. Ich wünschte, ein Erzieher würde es noch schließen, doch das machen sie nicht. Da ist sich Janosch sicher. Er schläft schon fast.